Eine Bannmeile um alle Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland fordert jetzt die Deutsche Polizeigewerkschaft nach den Ausschreitungen vergangene Woche in Heidenau. Man brauche Schutzzonen, so heißt es. Soweit sind wir schon. Ist das nicht schrecklich? Es erinnert mich auf paradoxe Weise an die Debatte, die wir 2006 vor der Fußball-WM hier in Deutschland schon geführt haben, als es um No-Go-Areas ging, also wo Ausländer nicht hingehen sollten. Auch das war vorwiegend in Ostdeutschland natürlich eine umgedrehte Situation. Die sollten nicht dorthin gehen, um nicht in Gefahr zu sein. Hier haben wir jetzt Flüchtlingsunterkünfte, also quasi das neue Zuhause der Flüchtlinge. Und selbst da sind sie so unsicher offenbar, dass es eine Bannmeile außen herum geht. Wurde heftig diskutiert damals, ob das nun berechtigt war oder nicht, diese Warnung. In diesem Fall muss man aber wirklich sagen, heute irgendwas läuft zurzeit wirklich schief in den Köpfen vieler Menschen. Das wissen wir eigentlich spätestens seit Pegida. Da wurde ja schon über die Beweggründe der Bürger diskutiert, die da auf die Straße gingen, über die sogenannte neue Mitte der Gesellschaft, über Wutbürger, weil es eben nicht nur Rechte waren, die da demonstriert haben. Aber so ein bisschen hat man den Eindruck, viele Politiker haben vielleicht gehofft, dass sich das Ganze dann doch wieder von selber regelt. Wenn das die Hoffnung war, dann ist die aber nicht aufgegangen. Es sieht nicht danach aus, vor allem in Sachsen nicht, wo ja auch Pegida schon auch seinen Anfang genommen hat. Wir sprechen jetzt mit Johannes Kies, Soziologe an der Uni Leipzig. Guten Tag, Herr Kies. Guten Tag. Herr Kies, was genau erleben wir da eigentlich in Heidenau und auch an anderen Orten? Sind das vor allem Rechtsextremisten, die da auf die Straße ziehen und versuchen, diese Wutbürger zu instrumentalisieren? Oder wen beobachten wir da? Also ich glaube, wir müssen grundsätzlich klarstellen mal, dass Menschen, die rechtsextremes Gedankengut vertreten, natürlich Rechtsextreme sind, auch wenn sie selber sagen, sie seien besorgte Bürger, seien Bürger der Mitte und auch wenn wir sie in soziologischen Kategorien wie Einkommen, Bildung, Alter und so weiter und so fort als Personen Bürger der Mitte bezeichnen würden. Politisch gesehen stehen diese Leute rechts. Es sind also Rechte, die diese Parolen brüllen. Es sind Rechte, die ausländerfeindlich sind. Es sind Rechte, die gegen Asylbewerberheime in dieser Art und Weise vorgehen. Und auch diese Begriffe von Islam kritisch, Asyl kritisch, die ja nur kaschieren sollen, dass es um Asylfeindlichkeit und Islamfeindlichkeit gehen soll, instrumentalisieren und eben so benutzen, dass es so also den Anschein hat, als ginge es um bürgerliche Werte, bürgerliche Mitte, um eigentlich normale, aus dem Durchschnitt herauskommende politische Positionen. Wenn Sie jetzt sagen, dieses Etikett besorgte Bürger ist falsch, es handelt sich wirklich um Rechtsextreme, ist das eine Beschreibung, die Sie vor einem halben Jahr zu Pegida auch schon gesagt hätten oder ist das jetzt wirklich eine neue Qualität? Ich habe im Dezember, ich glaube, das erste Interview, das ich gegeben habe, dem MDR damals, gesagt, dass das, was Pegida da vertritt, rechtsextrem ist, dass die Positionen dort rechtsextrem sind und zwar in dem Sinne, dass sie ausländerfeindlich, rassistisch motiviert sind und auch antidemokratisch sind. Und genau dasselbe erleben wir jetzt. Also was wir aufbrechen müssen und was auch die Politiker offensichtlich nicht verstehen, deswegen reagieren sie, denke ich, auch falsch auf die Herausforderungen, ist, wir müssen verstehen, dass es nicht um Rechtsextremisten, also ein paar Neonazis in Springerstiefeln, so wie wir das aus den 90er Jahren immer noch in den Bildern irgendwie uns vorstellen geht, sondern es geht um rechtsextreme Positionen, also um antidemokratische, um antirassistische Positionen. Und wenn diese Positionen, wie durch Pegida, aber auch schon vorher geschehen, immer stärker werden in der Gesellschaft, immer mehrheitsfähiger werden, dann sind diese Ausschreitungen, die wir dann als die Rechtsextremen erst bezeichnen, nur eine Frage der Zeit. Denn diese Täter und Täterinnen sind ja keinesfalls immer auch nur junge Männer, die das machen, sondern auch durchaus auch Frauen manchmal involviert. Die fühlen sich ja geradezu ermutigt, lassen sich begeistert auf dieser Welle von Ausländerfeindlichkeit, die in der Gesellschaft verbreitet ist, tragen und schreiten dann erst zur Tat. Wenn 99% der Deutschen sagen würde, sowas ist verwerflich, sowas darf man nicht machen, dann würde es auch viel, viel seltener zu solchen Zwischenfällen kommen. Dadurch, dass wir aber doch eine relativ weite Verbreitung eben dieser Vorurteile, dieser antidemokratischen und rassistischen Ressentiments haben, deswegen erst kann es eigentlich zu diesen Gewaltexzessen kommen. Aber wir haben es angesprochen, Heidenau, das schien ja schon jetzt so eine neue Eskalationsstufe. Da hat sich regelrecht Hass entladen. Woher kommt dieser Hass auf in diesem Falle ja vollkommen hilflose Menschen? Naja, es ist zwar richtig, dass es nochmal eine neue Stufe ist, also dass da ein Mob von, ich weiß nicht, 150, 300 Rechtsextremen Neonazis durchaus auch organisierte. Ich denke, das ist schon auch die eine neue Qualität. Das ist schon die neue Stufe. Aber wenn wir an die Diskussionen, die es nach dem Brandanschlag auf Tröglitz gab, zurückdenken, auch da haben alle gesagt, auch ich gesagt in Interviews, das ist eine neue Stufe der Gewalt und wir müssen aufpassen, dass es nicht zur nächsten Eskalationsstufe kommt. Und genau das ist jetzt passiert. Also eigentlich etwas, was vorhersehbar war, was man auch hätte verhindern können, was aber ganz offensichtlich nicht geschehen ist. Wenn Sie das so beschreiben, dass Sie und auch gerade schon gesagt haben, wie sehr das schon so in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, trotzdem die Zahlen der Menschen, die da jetzt, wir sind jetzt wieder beim Beispiel Heidenau, die da wirklich stehen und wirklich werfen und wirklich Gewalt anwenden, das ist ja trotzdem eine kleine Minderheit. Ist da irgendwo so eine Grenze erreicht, so eine Schwelle, wo Sie sagen, das ist eine kritische Masse und das droht dann auch einfach zu kippen, dass das dann plötzlich alltäglich wird, dass man wirklich Gewalt anwendet? Naja, also Das ist ganz schwierig einzuschätzen. Wir haben ja seit 2002 unsere Studien, in der wir rechtsextreme Einstellungen in der Bevölkerung untersuchen und immer wieder zeigen, wie weit ausländerfeindliche und auch islamfeindliche Positionen vertreten sind. Und was Ausländerfeindlichkeit angeht, haben wir zwischen 30% und 50%, je nach Aussage und je nach Bundesland schwankt das natürlich sehr, messen wir da an Zustimmung in der gesamten Bevölkerung in Deutschland. Also das heißt, dieser Nährboden, der Sumpf, wenn Sie so wollen, an Einstellung, der ist da, der ist die ganze Zeit da gewesen. Der war auch vor der Wende schon da, der ist nach der Wende da, der ist letztes Jahr da gewesen, der ist auch jetzt noch da. Wie es dazu kommt, dass sich eben Einzelne oder auch Gruppen dann sozusagen aufmachen, zu Hause die Tür ins Schloss ziehen und sich aufmachen zum nächsten Asylbewerberheim, um dort entweder gewaltvoll zu demonstrieren oder sie sogar anzuzünden, da kommt viel zusammen. Das sind natürlich individuelle Personen, die das tun, also individuelle psychologisch zu erklärende Entscheidungsprozesse. Aber die haben eben sehr viel zu tun mit einer Stimmung, die Öffentlichkeit, wo diese rechtsextremen, also antidemokratischen und rassistischen Positionen plötzlich mehrheitsfähig geworden sind. Die bilden die Grundlage für die Motivation, für die Entscheidung, jetzt eben von zu Hause loszulaufen, mich aufzumachen und Gewalt auszuüben. Und Sie haben es eben gesagt, dagegen ist offensichtlich bisher auch seit Pegida nicht genug getan worden. Nun ist im Zusammenhang mit Pegida immer wieder über das Ernstnehmen der Ängste der Menschen gesprochen worden. Aber wie konkret macht man das nun? Reden allein scheint ja nicht viel zu bewirken. Was kann man konkret tun, um eine Ausbreitung dieser Stimmung weiter zu verhindern? Ich denke, die insbesondere sächsische Landesregierung, aber auch die Bundesregierung, und zwar nicht nur der Wirtschaftsminister, der hier, glaube ich, ein bisschen Schützenhilfe für seinen Wirtschaftsminister in Sachsen gemacht hat, der auch SPD ist, nicht nur der, sondern die gesamte Bundesregierung, die gesamte Landesregierung hier, aber auch natürlich in anderen Bundesländern, müssen endlich hier klare Positionen beziehen. Auch das ist was wir, also nicht nur ich jetzt persönlich, sondern in der Presse, in der Öffentlichkeit, viele Leute seit Dezember, seit November sogar schon fordern, dass erstmal ganz klar gesagt wird, was in einer demokratischen Auseinandersetzung um Flüchtlingspolitik, um Islam, um Zuwanderung, um Integration kein Platz hat in der demokratischen Gesellschaft. Das ist bisher nicht passiert. Und ohne das als Grundlage brauchen wir über irgendwelche Sorgen und besorgte Bürger eigentlich gar nicht anfangen zu reden. Als zweiten Schritt müssen wir natürlich schon auch gucken, was in unseren Gesellschaften, also in wenn Sie jetzt einfach das Bundesland Sachsen nehmen, was da eigentlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten falsch gelaufen ist. Das fängt an bei einer schlechten Sozialpolitik, die immer, Hartz IV ist das Stichwort, die immer mehr auf Druck, auf Konkurrenz ausgeht. Das geht weiter zur Bildungspolitik, wo man sicherlich viel Nachholbedarf hat, also auch was inhaltliche Bildungspolitik angeht. Und das geht weiter bis zur konkreten Integrationspolitik, dass man auch begreift und den Leuten auch weiter erklärt. Ich meine, inzwischen ist das bei vielen Politikern, glaube ich, angekommen, aber noch nicht bei allen, dass Deutschland einfach ein Einwanderungsland ist. Das ist es schon seit dem Zweiten Weltkrieg, als Flüchtlinge damals auch schon nach Deutschland gekommen sind. Auch das war Zuwanderung. Dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, muss eben selbst... Wir merken schon, es gibt da viele Punkte. Ich muss Sie leider unterbrechen. Wir müssen leider zum Ende kommen. Ich merke schon, wir müssen Sie demnächst nochmal zum Gespräch einladen. Uns läuft nur ein bisschen die Zeit davon. Johannes Kies, Soziologe und Rechtsextremismusforscher an der Uni Leipzig. Dankeschön für das Gespräch. Vielen Dank.